Kapitel 58. Allzu hohe Dinge und Gottes verborgene Ratschlüsse soll man nicht zu ergründen suchen. Erstens. Grüble nicht über Gottes Ratschlüsse im Leben des Menschen. Du wirst sie nie ganz begreifen. Der Herr, mein Sohn, hüte dich, hohe Dinge und die geheimen Ratschlüsse Gottes zu erörtern, etwa, warum dieser so verlassen ist und jener so großer Gnaden gewürdigt wird, warum dieser so tief gedemütigt und jener so hoch erhoben wird. Das übersteigt alles menschliche Vermögen. Keine Fassungskraft und keine Gelehrsamkeit reicht aus, den göttlichen Ratschluss zu ergründen. Wenn dir also der Feind solche Gedanken eingibt oder wenn vorwitzige Menschen dir derartige Fragen stellen, so antworte mit dem Propheten: Gerecht bist du, o Herr, und gerecht ist dein Gericht. Psalm 119,137. Oder: Die Gerichte des Herrn sind wahr, gerechtfertigt in sich selbst. Psalm 19,10. Meine Gerichte soll man fürchten, nicht untersuchen. Sie übersteigen alles menschliche Begreifen. Zweitens. Frage nicht, welcher Heilige der Größte im Himmelreich ist. Forsche auch nicht und streite nicht über die Verdienste der Heiligen, wer etwa vor anderen heiliger sei oder größer im Himmelreiche. Gespräche dieser Art erzeugen oft Streitigkeiten und nutzlose Eifersüchteleien. Sie nähren den Stolz und die eitle Ehrsucht. Daraus entstehen Missgunst und Zwietracht, indem der eine diesem, der andere jenem Heiligen prahlend den Vorzug gibt. Solche Dinge wissen und erforschen wollen, ist ein fruchtloses Beginnen und erregt das Missfallen der Heiligen. Denn ich bin kein Gott der Zwietracht, sondern des Friedens. 1. Korinther 14,33. Dieser Friede aber besteht in wahrer Demut und nicht in Selbstüberhebung. Drittens. Heilige wollen von Gott her beurteilt sein, denn er hat sie berufen und beschenkt. Einige fühlen sich im Eifer der Liebe zu diesen oder jenen Heiligen hingezogen, aber diese Neigung hat mehr im Menschen als in Gott ihren Ursprung. Ich bin es, der jeden Heiligen erweckt. Ich schenke die Gnade dazu, ich verleihe ihm die Herrlichkeit. Ich kenne eines jeden Verdienst. Ich komme ihm zuvor mit den Segnungen meiner Süßigkeit. Psalm 21,4. Ich habe die Geliebten von Ewigkeit her voraus erkannt. Ich habe sie aus der Welt auserwählt, nicht sie haben mich erwählt. Johannes 15,19. Ich habe sie durch die Gnade berufen und in Barmherzigkeit an mich gezogen. Durch vielerlei Versuchungen habe ich sie geführt, ihnen unaussprechliche Tröstungen geschenkt, Ausdauer verliehen und ihre Geduld gekrönt. Ich kenne den Ersten unter ihnen und den Letzten. Ich umfange sie alle mit unschätzbarer Liebe. Ich will in allen meinen Heiligen gelobt sein. Ich will über alles gepriesen und geehrt sein in jedem Einzelnen, denn ich habe ihn herrlich und groß gemacht und ihn ohne sein eigenes Verdienst vorherbestimmt. Wer also einen von meinen Kleinsten verachtet, ehrt auch den Großen nicht. Denn den Kleinen wie den Großen habe ich gemacht. Wer einen der Heiligen verkleinert, der verkleinert auch mich und alle übrigen im Himmelreich. Alle sind eins durch das Band der Liebe. Alle denken und wollen dasselbe. Alle sind eins in gegenseitiger Liebe. Was aber weit mehr bedeutet, sie lieben mich mehr als sich selbst und ihre Verdienste. Über sich selbst hinaus entrückt und aller Eigenliebe enthoben, gehen sie ganz in der Liebe zu mir auf, und diese Liebe ist ihr Genuss und ihre Ruhe. Nichts könnte sie je davon abwenden oder sie niederdrücken, weil sie erfüllt von der ewigen Wahrheit im Feuer unauslöschlicher Liebe entbrennen. Viertens. Eine Beurteilung der Heiligen aus unerleuchtetem Geiste und rein natürlicher Sicht ist Gott missfällig und nützt nichts. Schweigen mögen also die Menschen der niedrigen, sinnlichen Art über den Stand der Heiligen. Sie wissen nur ihre eigenen Freuden zu schätzen. Sie schmälern und übertreiben, wie es ihnen passt, aber nicht, wie es der ewigen Wahrheit gefällt. Bei vielen ist es nur Unwissenheit, vornehmlich bei jenen, die, weil zu wenig erleuchtet, nur selten jemand in vollkommener geistiger Liebe zu lieben vermögen. Sie lassen sich noch stark von natürlicher Liebe und menschlicher Freundschaft leiten und zu diesen und jenen hinziehen. Wie sie die irdischen Dinge sehen, so stellen sie sich auch die himmlischen vor. Aber es ist ein unermesslicher Abstand zwischen dem, was Unvollkommene denken, und dem, was erleuchtete Menschen vermöge, höherer Offenbarung schauen. Hüte dich also, mein Sohn, vorwitzig über Dinge zu reden, die dein Wissen übersteigen. Sei lieber eifrig darauf bedacht, als der Geringste im Reiche Gottes erfunden zu werden. Wenn jemand wüsste, wer etwa heiliger ist als ein anderer oder als der Größere im Himmelreich gilt, was nützt ihm diese Kenntnis, wenn er sich nicht aufgrund der gewonnenen Einsicht vor mir verdemütigt und desto mehr die größere Ehre meines Namens anstrebt? Weit wohlgefälliger handelt vor Gott, wer über die Größe seiner Sünden und die Unzulänglichkeit seiner Tugenden nachdenkt und wie weit er noch von der Vollkommenheit der Heiligen entfernt ist, als wer über den höheren oder niederen Rang der Heiligen streitet. Es ist besser, die Heiligen fromm und unter Tränen anzurufen und demütigen Sinnes, um ihre glorreiche Fürbitte anzuflehen, als über ihre Geheimnisse nutzlose Untersuchungen anzustellen. Die Heiligen sind vollkommen zufrieden, wenn sich nur auch die Menschen zufrieden gäben und ihr törichtes Geschwätz beiseite ließen. Die Heiligen rühmen sich nicht der eigenen Verdienste, denn sie schreiben sich selbst nichts, mir aber alles Gute zu. Ich selbst habe ihnen alles aus meiner unendlichen Liebe geschenkt. So groß ist ihre Liebe zu Gott, so überfließend ihre Freude, dass ihnen nichts an Herrlichkeit fehlt und nichts an Seligkeit ihnen mangeln kann. Je höher sie in der Glorie stehen, desto demütiger sind die Heiligen in sich selbst und desto näher und teurer sind sie mir. Daher steht geschrieben: Sie legten ihre Kronen Gott zu Füßen, fielen vor dem Lamme auf ihr Angesicht und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Offenbarung 4,10. Fünftens. Die wichtigste Frage lautet nicht, wer der Größere im Himmelreich ist, sondern wer hier auf Erden der Kleinste im Reiche Gottes sein will. Viele fragen, wer größer sei im Reiche Gottes und wissen nicht, ob sie selber wohl würdig sind, unter die Geringsten eingereiht zu werden. Etwas Großes ist es, der Geringste im Himmelreich zu sein, wo alle groß sind, weil alle Kinder Gottes heißen und sind. Der Kleinste soll für 1000 werden und der Sünder mit seinen 100 Jahren soll sterben. Als die Jünger fragten, wer der Größte im Himmelreich sei, vernahmen sie die Antwort: Wenn ihr euch nicht bekehrt und nicht werdet wie die Kinder, geht ihr in das Himmelreich nicht ein. Wer sich also demütigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wehe dem, der sich nicht gern herablässt, mit den Kleinen klein zu werden, denn die niedrige Pforte des Himmelreiches lässt ihn nicht durch. Wehe auch den Reichen, die hier ihren Trost finden. Während die Armen in das Reich Gottes eintreten, stehen sie selber klagend vor der Tür. Freut euch, ihr Demütigen, jubelt, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes, wenn ihr nur in der Wahrheit wandelt.